Alhamdulillah, Rabbil Alameen. Alles Lobgebet Allah, dem Herrn der Welten. Und Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit sind auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener ist. Allahs Diener und Gesandter und Prophet ist. Alles Lobgebet Allah, dem Herrn der Welten, dem Barmherzigen seiner Schöpfung gegenüber. Alles Lobgebet Allah, dem Herrn der Welten, der dem Sünder Aufschub gewährt. Alles Lobgebet Allah, dem Herrn der Welten, der die Sünden vergibt, wenn man ihn einfach darum bittet. Und alles Lobgebet Allah, dem Herrn der Welten, der die Sünden vergibt, manchmal auch wenn man ihn nicht darum gebeten hat. Alles Lobgebet Allah, dem Herrn der Welten, der über viele unserer Fehler hinwegsieht, ohne uns dafür zur Rechenschaft zu ziehen. Alles Lobgebet Allah, dem Herrn der Welten, der die Sünden desjenigen, der sich ihm reuevoll zuwendet, in gute Taten umwandelt, wie er sagt in Surat al-Furqan 70 sinngemäß, außer demjenigen, der Tauba macht und glaubt und rechtschaffen handelt, das sind jene, denen Allah ihre schlechten Taten in gute Taten umwandelt und Allah ist allvergebend und barmherzig. Allah Azza wa Jal hat seine Diener, seine sündigen Diener, und wir alle sind sündige Diener, zur Taube aufgerufen und versprochen, dass dies ein Weg zum Erfolg ist. Er sagte sinngemäß, und wendet euch Allah allesamt reuevoll zu, o ihr Gläubigen, auf dass ihr erfolgreich sein möget. Surat An-Nur 31. Meine lieben Brüder, meine lieben Geschwister, egal wie groß und egal wie schwer die Sünde in der Waagschale auch liegen mag, so ist es Allah subhanahu wa ta'ala, der nur sagen braucht, sei, und dann ist sie vergeben. Die Tauba, sich Allah also reuevoll zuzuwenden, gehört zu den rechtschaffenen Taten, durch die Allah die großen, die kleinen Sünden vergibt. Allah sagte im Koran al-Karim, sogar dass das bloße Unterlassen von großen Sünden Grund dafür ist, dass Allah die kleinen vergibt. Er sagte sinngemäß in Surat An-Nisa 31, wenn ihr die großen Sünden, die euch verboten werden, meidet, so werden wir euch die kleinen vergeben und euch sinngemäß ins Paradies eingehen lassen. Und ebenso sagt er als Eigenschaft der gläubigen Menschen, diejenigen, die die großen Sünden vermeiden und auch das Sündhafte, außer die kleinen. Denn wahrlich, dein Herr ist voll der Vergebung. Surat An-Najm 32. Und auch berichtet uns der Prophet sallallahu alaihi wasallam im berühmten Hadith von Abu Huraira radiallahu anhu, dass die fünf Gebete an sich und das Verrichten des Freitagsgebetes, das was wir jetzt gerade machen, liebe Geschwister, und das Fasten von Ramadan zu Ramadan, all dies ist eine Tilgung für diejenigen Sünden, die dazwischen gemacht werden, solange man die Großen meidet. Der Alabama schenkt manchmal von sich aus Barmherzigkeit und Vergebung, ohne dass man sich ihm für eine spezielle Sünde reuevoll zugewandt hat. So sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam in einem unmissverständlichen Hadith deutlich und zweifellos meinte der Prophet sallallahu alaihi wasallam das, was er auch sagte: Wenn der gläubige Diener den Wudu vollzieht, die Gebetswaschung vollzieht, sein Gesicht wäscht, tritt aus seinem Gesicht jede Sünde hinaus, die er mit seinen Augen angeschaut hat. Und wenn es auch erst mit dem letzten Tropfen ist, mit dem er sein Gesicht wäscht. Denn der Gläubige wäscht manchmal sein Gesicht einmal, zweimal, dreimal. Mit dem letzten Tropfen spätestens sind seine Sünden aus seinen Augen ausgewaschen. Und wenn er seine beiden Hände wäscht, treten aus seinen beiden Händen alle Sünden hinaus, die er mit seinen eigenen beiden Händen angefasst hat. Mit dem Wasser, das er benutzt hat, und spätestens mit dem letzten Tropfen. Und wenn er seine beiden Füße wäscht, dann tritt jede Sünde aus seinen Füßen hinaus, zu denen er mit seinen beiden Füßen oder Beinen gelaufen ist, mit dem Wasser, das er benutzt hat, und spätestens mit dem letzten Tropfen Wasser. Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, das geht dann so weiter, bis er, nachdem er den Wudu vollzogen hat, frei von allen Sünden ist. Gereinigt ist wortwörtlich. Gereinigt ist von allen Sünden. Doch der gläubige Mensch, der die höchsten Rangstufen bei Allah azza wa jalla erreichen möchte, verlässt sich nicht nur auf diese Hadithe des Propheten sallallahu alaihi wasallam, sondern fügt hinzu seine aufrichtige Taube Allah gegenüber. Und dazu gehört natürlich, dass er für jede Sünde, die er begangen hat, sich Allah subhanahu wa ta'ala reuevoll zuwendet extra. Und Allah für jede einzelne Sünde, an die er sich erinnern kann, sich ihm reuevoll zuwendet. Meine lieben Geschwister, wir möchten in diesem Zusammenhang ein paar Hadithe erwähnen, die darauf hinweisen, dass es so etwas wie eine allgemeine als auch eine spezielle Taube gibt. Mit spezieller Taube meinen wir die allseits bekannte, dass man, wenn man eine Sünde begangen hat, sich danach Allah direkt wegen dieser Sünde entschuldigt. Und mit der allgemeinen Taube meinen wir, meine lieben Brüder und Schwestern, dass man Allah allgemein um Verzeihung bittet für alle Sünden, die man in der Vergangenheit gemacht hat. Egal, ob man sich an diese Sünden erinnern kann oder ob man sich an diese Sünden nicht mehr erinnern kann. Und dazu gehört zum Beispiel, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, O ihr Menschen, wendet euch Allah reuevoll zu, denn ich wende mich meinem Herrn jeden Tag 100 Mal reuevoll zu. 100 Mal. Und mit Sicherheit kann man sich nicht immer an jede einzelne Sünde erinnern. Und genauso hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns ein Bittgebet beigebracht, dass jeder von uns inshallah ta'ala nach der Predigt nachschlägt und auch auswendig lernt, denn das ist die beste Form, Allah um Verzeihung zu bitten. Der Prophet sagte sallallahu alaihi wasallam, dass es die beste Form ist, Allah um Verzeihung zu bitten. Und es lautet sinngemäß dieses Bittgebet: O Allah, natürlich kann man das auch auf Deutsch sagen, unser Herr versteht jede Sprache. O Allah, du bist mein Herr. Es gibt keinen Gott außer dir. Erschaffen hast du mich und ich bin dein Diener. Und ich halte mich an deinen Vertrag und an dein Versprechen, soweit ich kann. Ich suche Zuflucht bei dir vor dem Übel, das ich getan habe. Ich erkenne deine Gunsterweisung mir gegenüber an und ich erkenne meine Sünden an. So vergib mir, denn es gibt niemanden, der die Sünden vergibt, außer dir. Der Prophet sagte sallallahu alaihi wasallam, wer dieses Bittgebet überzeugt spricht und an diesem Tag stirbt, so wird er ein Bewohner des Paradieses sein. Wenn er es am Tag sagt und er stirbt, noch bevor die Nacht einbricht, wird er ein Paradiesbewohner sein. Und wenn er das in der Nacht sagt, noch bevor der Tag einbricht, dann stirbt, dann wird er ein Paradiesbewohner sein. Das ist die Aussage des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Und es gibt viele gewaltige Überlieferungen über die Barmherzigkeit Allahs, die für uns grenzenlos ist. Möge Allah uns in diese Barmherzigkeit eingehen lassen. Und zu diesen Hadithen gehört der folgende edle: Im Sahih Muslim wird überliefert, dass Abu Umama radiallahu ta'ala anhu Folgendes gesagt hat. Als einmal der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam in der Moschee war, saßen wir mit ihm zusammen und ein Mann kam und sagte: O Gesandte Allahs, ich habe eine Sünde begangen, bitte bestrafe mich dafür. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat dem Mann nicht geantwortet und hat geschwiegen. Denn warum kommt jemand, nachdem Allah Azza wa Jal ihn gedeckt hat und will unbedingt diese Decke wegmachen? Warum will er unbedingt, dass andere Menschen wissen, was er an Sünden begangen hat? Der Mann hat aber nicht losgelassen und hat zum zweiten Mal zum Propheten gesagt: O Gesandter Allahs, ich habe eine Sünde begangen, deswegen reinige mich und bestrafe mich dafür. In diesen Augenblicken wurde die Iqama des Gebetes ausgerufen. Und dann haben sie in der Gemeinschaft gebetet. Der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, Abu Umama und der Sünder, der dabei war. Und nach dem Gebet ist der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, schnurstracks weggegangen und hat dem Mann gar keine Aufmerksamkeit mehr geschenkt. Abu Umama sagt: Ich habe dann gesehen, wie der Mann dem Propheten, sallallahu alaihi wasallam, hinterhergelaufen ist. Und ich bin dem Mann und dem Propheten ebenfalls hinterher gelaufen, weil ich sehen wollte, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam auf ihn reagiert. Der Mann holte dann den Propheten sallallahu alaihi wasallam ein und sagte, o Gesandte Allahs, zum dritten Mal jetzt, o Gesandte Allahs, ich habe eine Sünde begangen, bestrafe mich dafür. Abu Umama sagte, daraufhin sagte der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam zu ihm, sag mal, als du dein Haus verlassen hast, hast du nicht dort den Wudu vollzogen, auf gute Art und auf beste Art und Weise vollzogen oder auf schöne Art und Weise vollzogen? Und dazu gehört, dass man den Wudu zweimal, sich dreimal wäscht. Dann sagt er, natürlich habe ich das gemacht, o Gesandter Allahs. Dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, und nachdem du dann den Wudu gemacht hast, bist du dann nicht in die Moschee gegangen, hast mit uns zusammen gebetet? Er sagte, ja, o Gesandter Allahs. Daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wahrlich, Allah hat dir dann deine Sünde vergeben. Wahrlich, Allah hat dir dann deine Sünde vergeben. Ohne dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gefragt hat, um welche Sünde es geht. Ohne dass der Mann gesagt hat, was er an Sünden begangen hat. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte im Hadith von Uthman radiallahu anhu, dass ein Muslim, wenn er den Wudu auf schöne Art und Weise vollzieht und dann zwei Raka'a verrichtet, ohne dabei an etwas Weltliches zu denken, sich ablenken zu lassen, und dann zwei Raka'a verrichtet, dem werden seine vergangenen Sünden vergeben. Und das bezieht sich auf ein freiwilliges Gebet, dann erst recht natürlich auf ein Pflichtgebet, wie in diesem Fall, in dem der Mann mit dem Propheten gebetet hat, sallallahu alaihi wasallam. Und es gibt noch viele zahlreiche Überlieferungen, die auf die große Gunst und die große Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala hinweisen. Wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns Anteil haben lässt an dieser großen Barmherzigkeit und an dieser großen Vergebung und alle anderen Muslime ebenfalls. Möge Allah, der Herr, uns in seine Barmherzigkeit und sein Paradies eingehen lassen. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad.